In einiger Entfernung von dem Taleinschnitt, aus dem der Erwartete wohl kommen würde, legten wir uns versteckt auf die Lauer. Es verging mehr als eine Stunde, bis unser Freund drüben unter den Bäumen erschien. Auf meinen Anruf ging er sofort in Deckung und rief zu uns herüber. Wer ist da im Gebüsch? Ein Freund! Kommt heraus und hebt die Hände hoch! Hier bin ich! Old Shatterhand! Ich komme! Schuhhead! Old Shatterhand! Mein Freund! Lasst mich heil, mein lieber Schuhhead! Ja. Wie kommt ihr nur in dieses Tal? Und ausgerechnet jetzt? Ich komme aus Jefferson City. Ach, ihr seid bei Wallace gewesen und der hat euch gesagt, dass ich hier herauf bin. Ja, ich bin euch gefolgt über Topeka, Fenners Farm und so weiter. Ja, ja. Ihr seht, ich bin genau unterrichtet. Und ich bin gerettet. Ihr müsst wissen, ich bin Gefangener. Des Ute-Häuptlings Schwarzer Hund. Wie? Ihr wisst? Heute und morgen entlassen auf Ehrenwort. Der weiß es wohl. Um 4 Bärenfälle zu holen. Aber Sir, wie könnt ihr das nur alles wissen? Als ihr gestern oben im Park bei dem Häuptling am Feuer saßt, haben wir wenige Schritte von euch versteckt gelegen und euch belauscht. Ihr sagt, wir, ist da noch jemand da? Ja, da ist er schon. Winnetou. Winnetou ist froh, seinen Bruder Old Shatterhand wiederzusehen. Der Apache spricht aus, was ich ihm sagen wollte. Wir werden den Jutes zeigen, dass 50 ihrer Krieger nicht genügen, um Old Shatterhand festzuhalten. Ich habe mein Wort gegeben, wiederzukommen. Wir wissen es. Old Shatterhand soll zu ihnen zurückkehren. Dann aber werden Old Shatterhand und Winnetou auch zu den Jutes kommen und mit ihnen ein Wort reden. Jetzt entfernt sich der Apache. Wohin reitet er? Unser Freund sucht Grizzly-Spuren. Er wird uns später wiederfinden. Hier, steigt auf. Ihr habt 3 Pferde. Es ist also noch jemand bei euch. Ja, ihr werdet Bekannte finden. Habt ihr noch mehr Überraschungen für mich, Mr. Shatterhand? Ihr könnt euch denken, liebe Freunde, welche Freude dieses Wiedersehen für alle war. Als Shatterhand Apanatschka sah, strahlten seine Augen. Apanatschka, mein roter Bruder Apanatschka. Das hatte ich nicht erwartet. Wie viel Zeit ist seit unserem gemeinsamen Ritt nach Fort Terret schon wieder vergangen? Hier seht ihr unseren Freund Matoschako, den Häuptling 7 Bären vom Stamme der Osagen. Mein weißer Bruder Old Shatterhand soll den Jutes für heute bringen. Hier liegen schon 2 davon. Old Shatterhand hat den Großen und Apanatschka den Kleinen erlegt. Die gelten nichts. Ich selbst muss die Bären töten. Hat das der Häuptling der Jutes ausdrücklich von dir verlangt? Das nicht gesagt wurde, nur dass ich 4 Felle bringen soll. So bringt sie ihm. 2 werden sich wohl noch dazu finden, denke ich. Ja, ihr habt recht. Ich brauche mich nur an die Abmachungen zu halten. Na also, und jetzt ist das Wichtigste für euch, lieber Freund, dass ihr etwas zu essen bekommt. Das könnte nicht schaden. Die Rothäute haben mich ziemlich kurz gehalten. Unter teilweise sehr dramatischen Umständen wurden auch noch die beiden anderen Bärenfelle für unseren Freund Shatterhand beschafft. Darunter befand sich auch das des alten Vater Ephraim. Das Tier war sicherlich seine 40 Jahre alt und von gewaltigem Körperbau. Ein König der grauen Bären. Selbst der stärkste Büffel hätte vor ihm die Flucht ergriffen. Übrigens begegneten wir weiter talaufwärts mehreren Büffelherden und auch einzelnen Tieren, die durchaus nicht menschenscheu waren. Ein Zeichen, dass sie während des Sommers von keinem Jäger gestört worden waren. Der Westmann tötet eben nie ein Tier, wenn er das Fleisch nicht braucht. Wenn heutzutage die Büffel trotzdem fast ausgestorben sind, so trägt hauptsächlich der weiße Mann aus dem Osten Amerikas die Schuld daran. Ist es doch zum Beispiel vorgekommen, dass sich ganze Gesellschaften von Sonntagsjägern mit Eisenbahnzügen in die Prärie begaben und aus den Wagen heraus mordlustig in die weidenden Herden hineinknallten. So sind Tausende und Abertausende von Bisons sinnlos getötet oder weitwund geschossen und in diesem Zustand liegen gelassen worden. Was sich die roten Männer, die doch die eigentlichen Herren des Landes sind, bei solchen Zuständen denken mussten, lässt sich leicht erraten. Sie waren der Ansicht, dass die Regierung diese niederträchtigen Metzeleien nicht nur dulde, sondern sogar begünstige, um die Ausrottung der nun dem Hunger preisgegebenen roten Rasse zu beschleunigen. Und wenn der Indianer sich gegen diese Massenvernichtung seiner Herden zu wehren versuchte, wurde er ebenso schonungslos niedergeknallt wie die Büffel. Aber jetzt weiter in meiner Erzählung. Es war spät Nachmittag geworden, aber wir hatten die notwendigen 4 Fälle zusammen. Und das in einem einzigen Tag. Jetzt konnten wir sofort an die Befreiung Old Shoehands gehen. Wir schafften die Felle hinauf in den Park und legten sie möglichst nahe beim Lager der Utes nieder. Unsere Pferde hatten wir schon vorher zurücklassen müssen. Jetzt galt es nur noch, die Rothäute unbemerkt zu umzingeln. Das wurde uns dadurch erleichtert, dass sich die ganze Aufmerksamkeit der roten Männer auf Old Shoehand konzentrierte, der zu dem Häuptling Schwarzer Hund herantrat. Das Bleichgesicht hielt sein Wort und kam zurück. Es möge sich zu mir setzen. Du bist im Tal des Bären gewesen und hast mit den Grizzlies gekämpft? Ja. Uff, du bist nicht verwundet worden? Nein. Aber der Häuptling sieht auch kein Bärenfell. Fell? Du sprichst nur von einem Fell? Sollte ich nicht 4 Felle bringen? Ich habe sie gebracht. Uff, du redest sehr stolz, aber eine Lüge. Schicke 4 Krieger 50 Schritte weit am Rand des Waldes hin. Sie mögen bringen, was sie dort finden. Ich habe dir 2 Tage Zeit gegeben. Du hast gewusst, dass du sterben wirst, wenn es dir nicht gelingt, jeden Tag 2 Bären zu erlegen. Jetzt kommst du schon am ersten Tag zurück und willst alle 4 Felle bringen? Ich glaube dir nicht. Mach nicht so viele Worte. Und gedulde dich nur kurze Zeit. Da, hörst du? Deine Krieger haben die 4 Felle gefunden. Uff, uff! Meine Krieger mögen die 4 Felle hierher legen. Der Häuptling erlaubt, dass ich inzwischen ein Stück gebratenes Fleisch esse. Ich habe Hunger. Uff, wie kommst du zu dem Fleisch? In deinen Taschen befand sich nichts, womit man Feuer machen kann. Die roten Männer kennen nicht die Fertigkeiten der Bleichgesichter. Der Weiße braucht weder die Mittel der Indianer noch Hölzer mit Schwefel. Hat der Jute-Häuptling noch nicht gehört, dass man mit Stahl und Stein Feuer schlagen kann? Nun, Stahl ist meine Messerklinge hier. Feuerstein fand ich genug zwischen den Felsen und Zunder steckt in jedem hohlen Baum. Das ist wahr. Aber wie hast du die schweren Felle tragen können? Da stimmt etwas nicht. Habe ich behauptet, ich hätte sie auf einmal heraufgetragen. Uff! Wir werden sehen, ob du morgen noch einen Bären erlegst. Was, noch einen? Das ist gegen unsere Abmachung. Es ist ein sehr kleiner dabei. Der gilt nichts. Desto größer ist der alte Grizzly. Ich habe mein Wort eingelöst. Nun steh du zu deinem Wort. Das tue ich. Auch wenn ich das kleine Fell gelten lassen wollte, hättest du doch nur dein Leben gerettet. Willst du mit uns ziehen und dir eine Squaw bei uns nehmen? Nein. So nehmen wir dir die Waffen ab und du bist wieder unser Gefangener. Dagegen habe ich einiges einzuwenden. Lass die Hand von deinem Gewehr. Es ist nicht das Zaubergewehr Old Shatterhands, das immerfort schießen kann, ohne geladen zu werden. Hast du dieses Gewehr einmal gesehen? Nein. So wende deinen Kopf nach dieser Seite. Uff, uff, Old Shatterhand. Das Zaubergewehr. Du wirst mir sagen können, wie man diese Büchse nennt. Das ist die Silberbüchse Winnetous. Ja, ich bin Winnetou, der Häuptling der Apachen. Dort steht Old Shatterhand, mein weißer Bruder, mit seinem Zaubergewehr. Und hinter ihm siehst du noch mehrere Häuptlinge roter Stämme und tapfere Krieger der Bleichgesichter, die alle ihre Gewehre auf euch richten. Sag deinen Leuten, dass sie sich nicht bewegen sollen, sonst gehen sie sofort in die ewigen Jagdgründe. Hört, ihr Krieger der Utes! Von den Worten, die ich jetzt sage, geht kein Laut und keine Silbe ab. Ihr seid unsere Gefangenen. Legt eure Waffen ab und lasst euch binden. Morgen früh erhaltet ihr Waffen und Freiheit wieder und könnt gehen, wohin ihr wollt. Wir sind großmütig zu euch, obwohl ihr es nicht verdient habt. Hau!